Südwestfunk Baden-Baden. Heute Abend im Brennpunkt. Am Mikrofon Eberhard Ruth. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer heutigen Sendung Brennpunkt geht es natürlich um den amerikanisch-sowjetischen Gipfel in Washington. Heute wird das, und zwar in etwa einer Viertelstunde erwartet man das, heute wird das Abkommen über die Vernichtung von Mittelstreckenwaffen unterschrieben werden von Generalsekretär Gorbatschow und Ronald Reagan. Es ist für 7:45 angesetzt. Wir wollen Ihnen dann die an die Unterzeichnung anschließenden Ansprachen übertragen. Dazu haben wir den Ton übrigens vom ZDF, nur dass Sie das wissen. Und bevor wir das nun übertragen, wollen wir Ihnen ein bisschen im Gespräch mit Studiogästen erklären, um was es eigentlich bei diesem Gipfel in Washington geht. Fangen wir mit dem Aktuellen an. Ich begrüße meinen Kollegen Klaus Kleber in Washington. Guten Tag, Herr Kleber. Guten Abend nach Baden-Baden. Wir sollten kurz für die Hörer, die heute noch gar kein Radio gehört haben, zusammenfassen, was heute geschehen ist. Es war heute auf dem Rasen des Weißen Hauses. Wir haben hier eine technische Panne raus. Würden Sie vielleicht nicht aufzeichnen? Danke sehr. Bitte um Entschuldigung, das ist ein etwas hektischer Tag heute in Washington. Vor dem Weißen Haus auf dem Rasen zur Begrüßungszeremonie erklangen heute ungewohnte Weisen in Washington die sowjetische Nationalhymne. Die Musik ist untermalt von 21 Böllerschüssen, dem offiziellen, protokollgemäßen Begrüßungszeremonien für einen Staatschef. Das ist Gorbatschow ja nicht. Gorbatschow ist Generalsekretär des Zentralkomitees seiner Partei, aber kein Staatschef. Er ist noch nicht einmal Regierungschef, aber er ist sicher der Chef in seinem Staat. Und deshalb wird ihm ganz informell diese große Zeremonie hier geboten. Anschließend die Begrüßungsansprache des Präsidenten. General Secretary, Mrs. Gorbatschow, I've welcomed a good number of foreign leaders to the White House in these last 7 years. Today marks a visit that is perhaps more momentous than many. Herr Generalsekretär, Frau Gorbatschow, ich habe in den letzten 7 Jahren viele Staatsgäste hier begrüßt, aber der heutige Anlass ist ein besonderer, denn wir begrüßen in Ihnen keine Alliierten, sondern Gegner. Aber Sie werden feststellen, dass es hier in den USA sehr viel guten Willen gibt. Und dass wir Amerikaner bereit sind, einen Fremden als einen Freund zu betrachten, den wir erst noch kennenlernen müssen. Ganz ähnlich die Reaktion auch von Gorbatschow in seiner Erwiderung. Auch Gorbatschow sprach davon, dass es gemeinsame Interessen zwischen diesen beiden Staaten gibt, trotz aller Gegensätze der Geschichte, der Gesellschaft, der Wertvorstellung. Und er sagte, wir beiden, die Supermächte, sind verantwortlich für den Weg zum Frieden und wir müssen ihn gehen. Und das soll geschehen in 2 Verträgen, einem, der unterzeichnet und einem, der verhandelt wird. Unterzeichnet werden soll der Vertrag über die Abschaffung der Mittelstreckenwaffen in Europa, aber damit gaben sich die beiden schon in ihren Begrüßungsansprachen nicht zufrieden. Beide richteten den Blick nach vorne, auf START, auf die Verhandlungen über die Abrüstung auf dem Interkontinental, auf dem strategischen Bereich. Und darüber wurde mit Sicherheit gesprochen, schon in den ersten 1,5 Stunden, 4 Augengesprächen heute Morgen im Weißen Haus. Und darüber wird weiter gesprochen, weiter unter 4 Augen, heute Nachmittag nach der Unterzeichnung des INF-Vertrages. Also mehr als nur freundliches Händeschütteln. Bereits Programmpunkte wurden in den Begrüßungsansprachen ausgesprochen. Heute, wie gesagt, Unterzeichnung des ersten Abkommens. Man möchte meinen, die beiden Gipfelstürmer begeben sich in ein gemachtes Bett. Aber ich glaube, das, was da heute Abend, oder nach unserer Zeit heute Abend, nach Ihrer Zeit heute Mittag, an Unterzeichnung geschehen wird, das ist in den USA gar nicht unumstritten. Es ist durchaus nicht unumstritten. Es gibt einige, vor allen Dingen in Ronald Reagans republikanischer Partei, die gegen dieses Abkommen sind, aus mehreren, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die härtesten sagen, ein Abkommen mit der Sowjetunion ist im Grunde überhaupt nicht zu schließen, weil die Sowjets werden immer Möglichkeiten finden zu betrügen und dieses Abkommen heimlich zu brechen. Und wenn diese Möglichkeiten gefunden sind, werden die Sowjets das auch nutzen. Es gibt einige wenige, auch in dem entscheidenden Gremium im Senat, die das glauben. Es gibt andere, die Bedenken haben, weil sie sagen, das ist die Denuklearisierung Europas. Wir können Europa ohne Atomwaffen aber nicht verteidigen. Und es gibt schließlich welche, die sagen, es ist ein unerfreulicher Weg, den wir hier gehen. Wir sollten nicht anfangen mit der Abrüstung nuklearer Waffen, sondern wir sollen anfangen mit Abrüstung auf konventionellem Gebiet. Ganz unterschiedliche Motive und Begründungen, die hier gegen dieses Abkommen vorgebracht werden. Und sie könnten sich, wie es Richard Lugar, ein prominenter Republikaner, ausdrückte, zu einer kritischen Masse verdichten von einer Koalition mehrerer Gegner dieses Abkommens. Man wird sehen, aber die Gespräche im Senat haben erst begonnen und im Grunde stehen die Wetten hier noch so, dass das Abkommen so, wie es jetzt unterschrieben wird, zum Schluss auch vom Senat ratifiziert werden wird. Das ist also die Hürde, die noch genommen werden muss mit der Unterzeichnung. Heute Mittag in den USA, nach unserer Zeit heute Abend, ist also noch gar nicht das letzte Wort gesprochen. Der Senat muss es auch noch annehmen, ratifizieren also. Was machen denn die beiden im Augenblick, Klaus Kleber? Im Augenblick zeigt das Fernsehen, das amerikanische Fernsehen, hier einen Blick in den East Room des Weißen Hauses, einen der großen Zeremonienräume in diesem Haus, soweit man da überhaupt von großen Räumen sprechen kann. Das Publikum für diese historische Unterzeichnung hat sich versammelt. Die beiden werden in irgendeinem der Nebenräume sich auf ihren Auftritt vor diesen Zuschauern vorbereiten, um die Unterzeichnung vorzunehmen. Pünktlich also um 7:45, kann man davon ausgehen? Dabei wird es höchstwahrscheinlich bleiben. 7:45, bis jetzt ist das Protokoll minutengemäß eingehalten worden. Also eine Frage muss ich noch stellen, auch wenn sie absolut unpolitisch ist, aber die Hörer wollen es doch immer wissen. Was macht denn nun die Frau von Gorbatschow, Raissa? Sie ist ja sicher auch dabei. Wie tritt sie auf? Oder tritt sie gar nicht in Erscheinung? Sie tritt nicht so sehr in Erscheinung bisher. Sie trat, soweit sie zu sehen war, sehr modisch und elegant in Erscheinung. Gestern mit einem gestreiften Silberfuchsmantel. Das hat man, glaube ich, auch in Deutschland im Fernsehen gesehen. Ein sehr elegantes Modell. Und heute mit einem, ich bin kein Pelzexperte, aber ich würde sagen, es war ein dunkel getönter Rennschnerz, den sie anhatte bei der Begrüßungszeremonie. Ihr Protokoll oder ihr Vorhaben sieht hier vor unter anderem einen Tee und eine Führung durch das Weiße Haus mit der First Lady der Vereinigten Staaten, mit der sie sich angeblich nicht besonders gut versteht, und einige andere Zusammentreffen mit Künstlern und Intellektuellen in Washington und Führungen durch einige der wichtigsten Museen. Diese Führung, ganz interessant, nicht gemeinsam mit der First Lady, die Frau des Außenministers, wird diese Lücke füllen. Nun ist ja Show auch bei diesem Gipfel ein wichtiges Element in den Vereinigten Staaten. Politik wird angenommen oder abgelehnt, je nachdem, wie gut die Show auch dabei ist. Man hörte, dass Gorbatschow besonders gut wegkommt in der amerikanischen Öffentlichkeit. Bleibt das dabei? Ja, er hat also in den Umfragen der AGC, wenn es darum geht, wie sehr Gorbatschow, wie interessant sind Sie Gorbatschow, die Gorbatschow für eine historische Figur, erreicht er Werte, die Ronald Reagan zum Teil nicht einmal erreicht. Aber man darf ja nicht übersehen, dass Gorbatschow ganz anderem Hintergrund aufbaut als Ronald Reagan. Ronald Reagan wird an demokratischen Präsidenten gemessen und Gorbatschow wird an seinen Vorgängern im Amt in der Sowjetunion gemessen. Und da ist es leichter, gut abzuschneiden. Vielen Dank, Klaus Kleber. So viel vorerst mal aus Washington. Wir schalten nun zum Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Dort sitzt Thomas Risse-Kappen. Guten Tag, Herr Risse-Kappen. Guten Abend. Sie sind Mitarbeiter der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Ich habe das hoffentlich richtig gesagt. Ganz korrekt. Ja. Und Sie sind jemand, der sich professionell damit befasst, mit solchen Ereignissen wie Abrüstung, Aufrüstung oder auch Friedenssicherung oder Konfliktbewältigung. Und dieser Gipfel, das ist ja so ein Schritt in Richtung Friedenssicherung und mögliche Konfliktbewältigung. Ich möchte mit Ihnen ganz gerne ein bisschen besprechen, was man von Seiten der Wissenschaft von diesem Gipfel zu erwarten hat. Fangen wir damit an, dass heute Abend, nach unserer Zeit muss ich immer sagen, das Abkommen über die Vernichtung von Mittelstreckenwaffen in Europa unterzeichnet werden wird. Damit wird der Frieden natürlich nicht automatisch sofort noch sicherer oder sofort ausbrechen. Aber was hat es zu bedeuten ganz konkret? Das hat zu bedeuten, dass es um die, dass dieses Abkommen, das gleich in Washington unterzeichnet wird, die weltweite Beseitigung aller landgestützten Mittelstreckenflugkörper zwischen 500 und 5500 Kilometer Reichweite beinhaltet. Das heißt, es geht um die vollständige Beseitigung all der Waffen, wie zum Beispiel der sowjetischen Mittelstreckenrakete SS-20, der westlichen Pershing-2-Rakete, der bodengestützten Marschflugkörper, all jener Waffen, die bei uns im Zuge der sogenannten Nachrüstungsdebatte damals traurige Berühmtheit erlangt haben. Insgesamt sind das mehr als 2200 Raketen mit ungefähr, die genauen Zahlen werden eigentlich erst bekannt gegeben, wenn das Abkommen in Kraft getreten ist, mit ungefähr 3800 nuklearen Sprengköpfen. Das ist zwar nicht sehr viel, wenn man es betrachtet vor dem Hintergrund, was sonst noch alles in den nuklearen Arsenalen, ja, beider Seiten. Das sind nur 3%, glaube ich, aller nuklearen Waffen. 3 bis 4%, das kann man jetzt, kann man sich drüber streiten. Also es ist quantitativ zahlenmäßig relativ wenig, aber bedeutsam ist, dass es sich um den ersten Abrüstungsvertrag überhaupt handelt im nuklearen Bereich. Das heißt, es werden erstmals Waffensysteme wirklich verschrottet und nicht etwa veraltete Waffensysteme, das hatte man öfters schon in der Geschichte der Rüstungskontrolle, sondern diesmal geht es wirklich um allermodernste Systeme. Etwa die Pershing-2-Rakete, das ist immer noch zurzeit die modernste amerikanische Nuklearwaffe, die sich in den Arsenalen befindet. Also viele Leute werden sich wahrscheinlich sagen, was ist das doch für eine riesige Geldverschwendung, das sind Milliarden von Mark. Er ist unlängst sogar gewissermaßen in den Bau dieser Waffen geflossen. Nun werden sie schon wieder verschrottet. Ich will jetzt nicht fragen, ob das gerechtfertigt ist, das Geld dafür auszugeben. Ich wollte nur fragen, was geschieht eigentlich mit solchen Waffen? Werden die wirklich verschrottet oder was macht man damit? Verschrottet im strikten Sinne werden eigentlich im Wesentlichen die Raketen selbst. Das hat man sich so vorzustellen, das klingt ein bisschen komisch, ist es aber gar nicht. Man hat lange überlegt, was macht man eigentlich mit diesen Raketen, wie zerstört man die? Nach dem Vertrag wird es erlaubt sein, diese Raketen, nachdem man vorher die Sprengköpfe und die Wiedereintrittskörper abgenommen hat, diese einfach abzuschießen. Man schießt die einfach, wir werden also erleben, was weiß ich, nächstes Jahr, wenn das Abkommen hoffentlich in Kraft getreten ist, dass beide Seiten SS-20-Raketen und Pershing-2-Raketen in die Luft schießen, um sie dadurch zu zerstören. Mhm. Darüber hinaus vielleicht, um das auch noch zu sagen, bedeutet Zerstörung, dass man auch die Startgeräte, zum Beispiel LKWs, auf denen dann diese Raketen drauf montiert sind, dass man diese LKWs eben auch verwendungsunfähig machen muss für diesen Zweck. Und schließlich heißt Zerstörung, dass man die Wiedereintrittskörper mit diesen Sprengköpfen auseinanderbastelt und auseinanderbaut, wobei dann das nukleare Material selbst, das wandert zurück in die Arsenale beider Seiten. Herr Ritzekappen, der Vertrag oder das Abkommen, das heute unterzeichnet werden wird, in wenigen Minuten hoffen wir, das besteht ja nicht nur aus einem Stück Papier mit dem Satz, jeder vernichtet seine Mittelstreckenwaffen, sondern da steht viel mehr drin. Es geht auch um viel mehr. Es werden nicht nur einfach die Waffen vernichtet. Da ist zum Beispiel auch die Kontrolle geregelt. Ganz richtig. Und diese Kontrolle war ja bisher in der Geschichte der Rüstungskontrolle immer ein furchtbar heißes Eisen. Und auch das gehört zu den Vorzügen dieses Vertrages, obwohl er, wie gesagt, zahlenmäßig nicht sehr ins Gewicht fällt. Er enthält erstmals Kontrollverfahren, die über alles hinausgehen, was bisher in der Geschichte verhandelter Rüstungskontrolle möglich war, insbesondere Vorortinspektionen auf beiden Seiten. Das heißt, amerikanische Inspektoren werden in die Sowjetunion reisen und dort vor Ort überwachen, dass die Raketen auch zerstört werden. Umgekehrt werden sowjetische Inspektoren in die USA und in die westeuropäischen Stationierungsländer, also zum Beispiel bei uns nach Mutlangen oder in die Gegend von Hasselbach, wo die Marschflugkörper stationiert sind, hinkommen können und dort vor Ort überwachen, dass auch wirklich diese Raketen beseitigt werden. Was steht denn noch in dem Vertrag, außer der Tatsache, dass man die Waffen vernichtet und dass man das gegenseitig kontrolliert, was steht noch in dem Vertrag drin? Naja, es werden halt detaillierte, der Vertrag selbst enthält einen Hauptvertrag, der praktisch das, was Sie eben gesagt haben, in mehreren Artikeln feststellt, was man jetzt beseitigen will, etc. Entscheidend in dem Vertrag ist aber mehr das Kleingedruckte. Das sind über 100 Seiten. Da wird im Einzelnen aufgeführt, welche Waffensysteme beseitigt werden, welche Produktionseinrichtungen dazugehören, welche Lagerstätten dazugehören. Es gibt ein weiteres ausführliches Protokoll über die Zerstörung. Also welche Vorkehrungen werden getroffen, um die Systeme zu zerstören? Wie kann man das im Einzelnen machen und wie ist dies zu überwachen? Und das letzte eben ist ein ausführliches Protokoll über diese Überwachung und die Kontrolle, die auch dann noch zum Beispiel, das hatte ich vergessen zu erwähnen, beinhaltet, dass eben diese Inspektoren beider Seiten 13 Jahre noch nach Inkrafttreten des Vertrages auf Verdacht hin, also das heißt, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Seite vertragsbrüchig wird, bestimmte vorher festgelegte Einrichtungen besuchen können. Wenn man den Gipfel heute in Washington sieht und vergleicht etwa mit dem in Reykjavik oder in Genf, dann hat dieser Gipfel eine gewisse Leichtigkeit. Dabei war das gar nicht so leicht, zu diesem Vertrag zu kommen. Der hatte eine sehr bewegte Vorgeschichte. Das kann man wohl sagen. Im Grunde datiert diese Vorgeschichte ja zurück bis in die 70er Jahre. Vor ungefähr 10 Jahren etwa hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt in London eine berühmte Rede gehalten, indem er das erste Mal eigentlich darauf hinwies, dass durch die sowjetische Mittelstreckenrüstung und gleichzeitig durch das, was bei den Verhandlungen der Supermächte im strategisch-nuklearen Bereich vereinbart worden war, eine Situation entsteht, dass eben Ungleichgewichte in Europa entstehen. Das hat dann nach einem längeren Hin und Her zu dem berühmten NATO-Doppelbeschluss geführt, also der Stationierung dieser Pershing-2-Raketen und Marschflugkörper. Dieser Doppelbeschluss wiederum hat erregten Protest in Westeuropa vor allem ausgelöst. Ich erinnere nur an die Friedensbewegungen, die ja Anfang der 80er Jahre Hunderttausende auf die Straße gebracht haben, um gegen diese Raketen zu protestieren. Und dann 83 wurde eben stationiert. Ich darf gerade mal sagen, im Augenblick betreten Reagan und Gorbatschow den Saal in Washington, in dem sie das Abkommen unterzeichnen werden. Wir können noch ein paar Minuten weitermachen, denn dann werden sie in einen Nebenraum gehen, um ihre Ansprachen zu halten. Was uns Deutsche ja interessiert, ich glaube, die Mittelstreckenwaffen allein sind es gar nicht so sehr, die wir gefürchtet haben und die uns schrecken sollten. Da gibt es ja auch Kurzstreckenwaffen, die uns viel mehr vielleicht noch betreffen. Herr Rissekappen, über die wird im Augenblick gar nicht geredet. Ja und nein, denn das Abkommen, das lief die ganze Zeit unter dem Stichwort doppelte Nulllösung, beinhaltet ja auch die Beseitigung eines Teils der Kurzstreckenwaffen, aber eben nur eines Teils. Und unterhalb, ich sagte eben, dass die Reichweitengrenze, die das Abkommen betrifft, 500 Kilometer sind, unterhalb von 500 Kilometer gibt es eben nach wie vor Nuklearwaffen. Nur sollte man vorsichtig sein, wenn man so tut, als sei alles, was in Europa an Nuklearwaffen nach dem Abkommen noch da ist, nur diese Kurzstreckenraketen. Herr Rissekappen, wir müssen unterbrechen. Ich glaube, dass die Ansprachen doch jetzt schon gehalten werden, soweit ich das im Fernseher verfolgen kann. Ich würde sagen, wir schalten uns einfach mal auf die Leitung drauf. Es spricht im Augenblick der amerikanische Präsident Ronald Reagan. 1989 habe ich zum ersten Mal das vorgeschlagen, was man in der Folge die Nulloption nannte. Ein einfacher Vorschlag, ein entwaffnend einfacher Vorschlag, möchte man hinzufügen. Im Gegensatz zu Verträgen der Vergangenheit ging es nicht hier um eine Kodifizierung des Status quo. Es ging nicht nur um ein Einfrieren, sondern zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Sprache der Rüstungskontrolle durch eine solche der Abrüstung ersetzt, in diesem Falle der vollständigen Beseitigung einer ganzen Kategorie von amerikanischen und sowjetischen Kernwaffen. Natürlich setzte dies ein radikales Umdenken voraus. Für einige war die Nulloption unmöglich, visionär, unrealistisch, für andere ein Propagandatrick. Wir haben aus der Vision eine Wirklichkeit gemacht. General Secretary Gorbachev, I'm sure you're familiar with Ivan Krylov's famous tale about the swan, the crawfish, and the pike. It seems that once upon a time, these three were trying to move a wagon load together. They hitched and harnessed themselves to the wagon. It wasn't very heavy, but no matter how hard they worked, the wagon just wouldn't move. You see, the swan was flying upward, the crawfish kept crawling backward, and the pike kept making for the water. The end result was they got nowhere, and the wagon is still there to this day. Herr Generalsekretär Gorbatschow, Sie kennen sicherlich diese Fabel von den drei Tieren, die in verschiedenen Elementen leben und die beschlossen, gemeinsam einen Wagen zu ziehen. Sie spannten sich vor, aber der Schwan flog in die Luft, der Krebs ging zur Seite und das dritte Tier bohrte im Boden nach Wasser und der Wagen blieb dort stehen, wo er immer gestanden hatte. Well, strong and fundamental moral differences continue to exist between our nations, but today, on this vital issue, at least, we have seen what can be accomplished when we pull together. Nun, es bestehen starke moralische Unterschiede zwischen unseren beiden Nationen fort, aber heute in dieser vitalen Frage haben wir gesehen, was zwei Nationen, die so unterschiedlich sind, bewerkstelligen können, wenn sie am gleichen Strang ziehen. The numbers alone demonstrate the value of this agreement. On the Soviet side, over 1,500 deployed warheads will be removed, and all ground-launched intermediate-range missiles, including the SS-20s, will be destroyed. Allein die Zahlen zeigen den Umfang und die Bedeutung dieses Unterfangens. Auf sowjetischer Seite werden 1500 Systeme abgebaut werden und alle bodengestützten Mittelstreckenraketen wie die SS-20 werden zerstört werden. On our side, our entire complement of Pershing 2 and ground-launched cruise missiles with some 400 deployed warheads will all be destroyed. Additional backup missiles on both sides will also be destroyed. Auf unserer Seite werden alle Pershing 2 und die bodengestützten Cruise-Missiles, die Marschflugkörper, zerstört werden, ca. 400 Systeme, und auch alle Nachladesysteme werden abgeschafft. But the importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is doveyai no provayai, trust but verify. На каждой встрече вы это повторяете. Das wiederholen Sie bei jeder, bei jedem Treffen. I like it. Я за. Ich bin dafür. Ja, die Bedeutung des Vertrages geht weit hinaus über Zahlen. Es gibt eine weise russische Maxime, Sie kennen sie, Herr Generalsekretär. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. This agreement contains the most stringent verification regime in history. Dieser Vertrag wird begleitet vom strengsten Kontrollsystem der Geschichte. Teams, die tatsächlich wohnen werden im Lande des anderen, und andere Formen der Kontrolle und Verifizierung an Ort und Stelle. This treaty protects the interests of America's friends and allies. Und wahrt die Interessen der Freunde und Verbündeten der Vereinigten Staaten und beinhaltet auch einen weiteren wichtigen Grundsatz, die Notwendigkeit nach Glasnost, mehr Offenheit im militärischen Bereich. Wir können nur hoffen, dass dieser epochemachende Vertrag kein Selbstzweck ist, sondern der Beginn von guten Arbeitsbeziehungen, die es uns gestatten werden, auch an die anderen dringenden Themen heranzugehen. Die strategischen, offensiven Nuklearwaffen, das Gleichgewicht der konventionellen Rüstung in Europa, die regionalen Konflikte, die in so vielen Teilen der Welt bestehen und die Achtung der Menschenrechte für alle Menschen. Allen hier Anwesenden, die so hart und zielstrebig für die Verwirklichung dieses Vertrages gearbeitet haben, unseren herzlichen Dank. In erster Linie den Botschaftern Glidman und Overcraft. Ich bin nun fast Fachmann für russische Sprichwörter und Redensarten. Ich darf noch eines zitieren. Die Ernte kommt mehr aus dem Schweiß als aus dem Tau. Der Herrn Generalsekretär Gorbatschow vorschlagen, Option auszugeben. Mögen Sie die wohlverdiente Ruhe jetzt bekommen. Und jetzt, Herr Generalsekretär, möchte ich Sie bitten, ein paar Worte an uns zu richten, bevor wir den Vertrag unterzeichnen. Nun wird also der Generalsekretär Gorbatschow seine Ansprache halten. Wir werden übrigens unsere Sendezeit überziehen, damit Sie auf jeden Fall das noch live mit anhören können. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Genossen. Die Nachkommen werden ein eigenes Urteil fällen über das, was wir heute erreichen. Aber ich möchte sagen, dass das, was wir heute tun, die Unterzeichnung des ersten Abkommens zur Beseitigung von Atomwaffen, hat eine weltweite Bedeutung im politischen Bereich, aber auch im humanitären Bereich. Begleitet von Sergei Akromejew, dem Generalstabschef der sowjetischen Streitkräfte, und vom Politbüro-Mitglied Alexander Jakolev. Für alle, vor allen Dingen für die Großmächte, die diesen Vertrag ausgearbeitet haben, er liegt auf dem Tisch, ist er eine große Chance, den Weg zu beschreiten, der von der drohenden Katastrophe wegführt. Wir müssen diese Chance nutzen, und zwar zu einer gemeinsamen Bewegung ohne Atomwaffen. Das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig. Und auch den Kindern dieser Enkel, um ein glückliches Leben ohne Furcht für sie zu garantieren, ohne sinnloses Vergeuden von Ressourcen für die gegenseitige Vernichtung. Man kann stolz sein, dass wir dieses harte Pflänzchen einsetzen und dass dieses ein großer Baum des Friedens mögen werde. Aber es wäre wahrscheinlich zu früh, hier sich gegenseitig Lorbeerkränze umzuhängen. Das Beste ist, etwas Angefangenes auch zu realisieren, wie ein bekannter Philosoph einmal gesagt hat. Die Stimmung hier ist natürlich feierlich, dem Augenblick angepasst. Aber wird Reagan und Gorbatschow im Innersten bewegt sein? Wollen wir also zur Sache schreiten und diesen siebenjährigen Weg abschließen? Wollen wir uns an den Tisch setzen, um dieses Abkommen hier zu unterzeichnen? To be made to sign the agreement. Again, the problems of long translation causes. Möge dieses Datum im der 8. Dezember 1987 in die Geschichtsbücher eingehen als ein Schritt für die Bannung der atomaren Gefahr auf dem Weg zur Demilitarisierung. Mrs. Gorbachev, having a quick word with Mr. Shevardnadze, certainly agrees about that. The word's over, the goodness of the translation over, and the moment. Das waren die beiden Ansprachen, und nun, wenn Sie Fernsehen sehen, aber sonst hören, werden Sie es vielleicht nicht tun. Nun setzen sich beide an einen Tisch, um das Abkommen zu unterzeichnen. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, nun von Washington wieder zurückzuschalten, noch für ein paar Minuten nach Frankfurt zu Thomas Rissekappen. Herr Rissekappen, haben Sie aus den beiden Ansprachen etwas mehr erfahren können als das, was Sie sowieso schon wussten? Nun, es ist eigentlich klar, dass in einer solchen Situation zunächst mal das Abkommen gewürdigt wird. Was ich erfahren habe, könnte man vielleicht so nennen, noch zwei Gipfel oder ein Gipfel und Reagan spricht fließend Russisch. aber ich meine, darüber hinaus denke ich jetzt, unabhängig von diesem Augenblick, habe ich den Eindruck, dass beide Supermächte auch schon in Washington auf dem Gipfel die Augen nach vorne gerichtet haben und dass sie ganz genau wissen, dass dieses Abkommen eben nur ein erster Schritt sein kann und dass weitere Schritte folgen müssen. Ganz kurz vielleicht, bevor wir die Sendung dann beenden. Wir haben ja ein bisschen die Sendezeit überzogen, aber das können wir ruhig machen. Ganz kurz, Herr Rissekappen, was für Schritte folgen denn in den nächsten zwei Tagen noch?